Der Parteispendenuntersuchungsausschuss verspielte seinen Kredit, als zunehmend offenkundig wurde, dass es ihm weniger um Erkenntnisgewinn ging, als darum, die jeweils anderen vorzuführen. Da gerieten windige Typen zu ernsthaften Zeugen und gestandene Persönlichkeiten wurden ins Zwielicht gezogen. Man könnte auch von Verbrennung von Steuergeldern reden. Nun versuchte die rot-grüne Mehrheit eine Ehrenrettung. Birgit Wenzi. Anders als die Union kommen Sozialdemokraten und Bündnisgrüne in ihrem bewertenden Ausschussfazit zu dem Schluss, in nachweislich 3 Fällen haben bei der CDU Geldflüsse politische Entscheidungen beeinflusst. Beim Panzergeschäft mit Saudi-Arabien, bei einem Thyssen-Firmenprojekt in Kanada und beim Verkauf von Eisenbahnerwohnungen. Strafrechtlich seien diese Fälle nicht zu ahnden, aber der Vorwurf an die Adresse der CDU lautet, die Partei hat hier selbst zivilrechtlich nicht nachgefasst, was sie jedoch hätte tun können. Der SPD-Berichterstatter im Ausschuss, Joachim Stünker. Weil sie im Ergebnis die Gesamtaufklärung scheut und weil sie Angst davor hat, dass dann weitere vergleichbare Fälle möglicherweise zutage kommen, wie die, die wir hier genannt haben. Und von daher tragen Frau Merkel und auch Herr Merz dafür auch die Verantwortung. In der Summe sind nach Angaben beider Parteien rund 20 Millionen an Union-Spendengeld noch offen. Hier liegen keine Hinweise auf Herkunft und Verbleib vor. Und beim zweiten Arbeitsbericht des Ausschusses, dem SPD-Spendenskandal in Köln und Wuppertal, kommen beide Parteien zu dem Schluss, anders als die Union habe die SPD hier ihre Hausaufgaben parteiintern erledigt. Frank Hoffmann, der Obmann der SPD im Ausschuss. Während die CDU bei ihren Spendenskandalen rund um Helmut Kohl und Hessen durch Nichtaufklärung glänzte, hat die SPD bei der Kölner Affäre aufgeklärt und Konsequenzen gezogen. Ich erinnere an die 27 Parteiordnungsverfahren, an die Zivilrechtsklagen auf Auskunftserteilung und Schadenersatz. Der Obmann der Bündnisgrünen, Hans-Christian Ströbele, spricht von breiten Spuren der Ausschussarbeit in der politischen Landschaft seither. Und Ströbele fasst vor allem bei der Millionenspende des Thyssen-Lobbyisten und Waffenhändlers Karl-Heinz Schreiber an den Ex-Schatzmeister der CDU, Walter Leißler-Kiep, nochmals nach. Neu ist, dass wir der Auffassung sind, dass diese Gelder gezahlt worden sind, um die Politik der Bundesregierung bei der Entscheidung über das Panzergeschäft mit Saudi-Arabien zu beeinflussen. Und neu ist auch, dass der Ausschuss davon ausgeht, dass Dr. Kohl von dieser Spende gewusst hat. Beide Parteien setzen aufs frisch renovierte Parteienfinanzierungsgesetz. Darauf, dass die darin vorhandenen Strafvorschriften anders als bisher wirklich Parteivorsitzende und andere Funktionsträger dazu bringen, Gesetze auch einzuhalten. Und dass diese Personen nicht nach immer neuen und noch raffinierteren Umgehungsmöglichkeiten suchen. Und beide Parteien empfehlen, dass sich das neue Parlament weiterhin mit diesem Komplex beschäftigen soll, nach der Bundestagswahl. Frank Hoffmann. Wir haben, so meinen wir, unseren Untersuchungsauftrag nur zum Teil erfüllen können. Andere Teile fehlen noch, insbesondere weil eben Ermittlungsverfahren und Gerichtsverfahren noch anhängig sind. Und deshalb empfehlen wir, dass wir im nächsten Bundestag die parlamentarische Aufklärung fortsetzen sollen. Darüber entscheidet der nächste Bundestag. Der gegenwärtige, der alte, beschäftigt sich mit dem Abschlussbericht und den jetzt insgesamt vorliegenden Minderheitenvoten der Parteien. Am 4. Juli. Hundertprozentig konnten sich die jüdischen Mitbürger bislang nur auf die Liberalen verlassen. Die Konservativen hielten sie im nationalistischen Statuswahn vielfach nicht für sanktionsfähig. Heinrich Heine zahlte es ihnen mit Spott heim. Und die Linke verschanzte sich später hinter sogenanntem Antizionismus und revolutionärer Dritter Weltideologie. Diese Verlässlichkeit, dieses Erbe, könnte für das Linsengericht persönlicher Animositäten in der zweiten Reihe dahingegeben werden, wenn eine Seite mehr fordert, als die andere redlich geben kann. Der Dialog ist immerhin aufgenommen. Aus Berlin, Dirk Müller. Die Erwartungen bei den Liberalen waren hoch. Gestern noch Tacheles geredet im Parteivorstand gegen die Provokationen von Jürgen Möllemann, gegen den Antisemitismusvorwurf an die Adresse der eigenen Reihen. So jedenfalls sieht das am Vormittag die Führungsspitze um Guido Westerwelle. Der Vorsitzende ist denn auch überzeugt, der Streit ist vom Tisch. Nun ist der Weg frei für einen Konsens mit dem Zentralrat der Juden. Jetzt können die Wogen geglättet werden. Auch deshalb, weil der Zentralrat eigens die Parteizentrale der FDP im Thomas-Dehler-Haus aufsucht. Doch nach dem 1,5-stündigen Gespräch ist die Situation nach wie vor verfahren. Zentralratspräsident Paul Spiegel. Für uns ist das Problem nicht gelöst. Wir sind mit diesem Problem konfrontiert worden in den letzten Wochen, aber die Lösung dieses Problems liegt bei der FDP und nicht bei uns. Die Konfrontation also bleibt. Nicht deutlich genug ist das Krisenmanagement der FDP für den Zentralrat ausgefallen. Trotz der klaren Distanzierung der liberalen Parteispitze vom Vorgehen Jürgen Möllemanns, was Michael Friedmann ausdrücklich einräumt. Allerdings ist dieses Engagement in seiner Glaubwürdigkeit so lange nicht eindeutig politisch untermauert, solange gleichzeitig jemand, der diese Debatte über Antisemitismus verursacht hat und in der Gesellschaft dabei auch eine Bewegung hervorgerufen hat, die hochgefährlich und brisant ist, nicht seitens der FDP mit Sanktionen oder Konsequenzen rechnen muss. Das Problem folglich ist und bleibt der FDP-Landesvorsitzende aus Düsseldorf. Es kann kein Doppelspiel geben. Einerseits engagierte Haltung, die glaubwürdig ist. Andererseits aber mit Herrn Möllemann als stellvertretender Bundesvorsitzender weiter in den Wahlkampf zu gehen. Dieser Spagat kann den Rückgrat brechen. Die Konsequenz, die der Zentralrat fordert, ist klar. Den Rücktritt bzw. die Entlassung Möllemanns als Vizechef der Liberalen. Wenige Minuten später tritt Guido Westerwelle vor die Journalisten. Enttäuschung über die deutlichen und unzweideutigen Worte von Paul Spiegel und Michael Friedmann. Dennoch Zweckoptimismus. Es war nicht zu erwarten, dass ein solches Gespräch quasi in den ersten anderthalb Stunden gleich in allem alle Differenzen ausräumt. Damit haben wir nicht gerechnet. Ich glaube auch nicht, dass der Zentralrat der Juden damit gerechnet hat. Aber es ist einfach auch von beiden Seiten anerkannt worden, dass wir einen guten Anfang haben, um eine neue Gesprächskultur zu entwickeln. Zugleich lässt Westerwelle keinen Zweifel aufkommen. Möllemann ist und bleibt stellvertretender Parteivorsitzender. Zwei Positionen, die sich unversöhnlich gegenüberstehen, so bleibt der FDP die Hoffnung. Hoffen darauf, dass der Zentralrat möglicherweise bei der nächsten Gesprächsrunde doch noch einlenkt. Denn ein nächstes Treffen soll es geben, die Frage ist nur, wann.